Die Wiederkehr des Elf Ahau. Das Buch von Chumayel über den Cartoon Elf Ahau, Mayapan. Verbrannt wird das Land sein und ein weißer Kreis wird am Himmel erscheinen. In der Cartoon-Periode, die sich ereignete. Vor das Gesicht Gottes des Verborgenen wird es kommen, ohne Lügenworte. So schwer ist die Last des Cartoon, das mit dem Christusglauben eingesetzt wurde. Das wird eintreten und kommen. Das Gieren von Worten, lüsterne Gesichter, lüsternes Volk werden kommen, und dann werdet ihr sie sehen. Sie kommen und werden die mächtigen Männer sein, die da sind, die zwei Tage Herrscher, die zwei Tage Gebieter, in diesen schmerzvollen Jahren, diesen krummen Jahren. Wahrhaftig, es ist das Ende des Wortes Gottes. Das elfte Bündel hat er zu tragen. Große Veränderung verheißt das Gesicht der Regentschaft. Ein klaffter Stein ist seine Lehre. Ein scharfkantiger Stein ist sein Wort. Ihr werdet sterben, aber ihr sollt leben. Und dann werdet ihr weniger oder mehr verstehen, was diese lebende Glyphe zu sagen hat. Der Mann aus der Stadt des Zyklus, er bringt sich selber ganz allein hervor, wird gerichtet und in Eisen gelegt. Er wird gefesselt, an den Pfahl gebunden, wird er geschlagen. Als nächstes dann wird er den Sitz einnehmen, dann spricht er in das Ohr seines Sohnes. Er hat seinen Hut auf dem Kopf und seine Sandalen an den Füßen. Er hat seine Schärpe um den Leib gebunden und so vielleicht wird sein Kommen sein. Dieser Text stammt aus dem Cartoon Elf Ahau der Conquista. Mit ihm begann der Kalender der Kolonialepoche. Der Blumen-Cartoon Elf Ahau ist für die Maya der Cartoon der Eroberung geblieben. Die Bücher des Chilambalam berichten von einer Prophezeiung im Cartoon Elf Ahau. Das Buch von Tüsimin über den Cartoon Elf Ahau, Valladolid. Das ist der Bericht vom Ereignis der Herabkunft des einzigen Gottes. Der 13, die Gott sind. Der 8000 Götter in den Worten der Sonnenpriester und Prophet Taob, den Sprechern des Jaguar, das wird der Sprecher des Jaguar sein. Ausgestreckt am Boden, an seinen Platz geht er im Haus drinnen und wird sich nicht erheben und seine Augen werden nicht sehen. Denn dort begann einer zu sprechen, über seinem Platz, seinem Haus. Der Chilam lag ausgestreckt hinter einer Wand verborgen im rückwärtigen heiligsten Teil des Tempelraumes. La Gloria, das aus dem Verborgenen sprechende Kreuz. Die feine hohe Stimme, die von oben aus dem Nichts zu kommen schien. Akustische Anlagen wurden auch in alten Tempelbauten ausgegraben. Der Mann in der Kiste, der Bauchredner Manuel Nawat. Durch seinen Mund sprach die göttliche Stimme. Sprechend in Trance. Der Orakelpriester, Sprecher des Jaguar. Dieses ist der Bericht über die letzte Prophezeiung in Cartoon Elf Ahau, in dessen letztem Jahr der Kastenkrieg beginnt und vor dem Erscheinen des sprechenden Kreuzes im folgenden Cartoon 9 Ahau. Der Bericht datiert das Ereignis auf Ende 1824. Damit hört der Chilambalam auf zu sprechen. Das Buch von Tisemin fährt in dem Bericht fort. Große Qual wird das Ende des Nikte-Cartoon. Keiner kann sehen, wer kommen und sprechen wird. Aufgeladen wird dann zum Ausschneiden der falsche Regenbaum, welcher sich im ganzen Land verbreitet hat, auf allen Märkten, als ob damit zu Ende wäre, was der Nikte-Cartoon zu sagen hat. Wenn ihr der Straße nicht folgt, werdet ihr eure Köpfe dem Arzobispo ausliefern, der vielleicht zu euch kommt. Wenn es aber an euch ist, werdet ihr euch in den Wald aufmachen. Wenn ihr aber ergriffen werdet, dann geht hin und folgt dem wahren Gott, der gekommen ist, mit Namen Christo. Der vielleicht angerufen werden kann, gnädig zu sein. Und dann wird seine Erscheinung in euch ein Ende haben müssen. Dann werden seine Wachskerzen kommen, seine schwankenden Blumen. Das ist die Auszahlung, die vielleicht im Voraus festgelegt war. Und wenn ihr begreift, wird die klare Einsicht des Himmels sich ausbreiten. Große Qual wird das Ende des Nikte-Volks. Schon bald wird er sprechen, seine Schrift auf der Mauer, wo ihr auch den Gott anruft. Das wird den Gott in eure Herzen bringen. Wenn unter euch jemand sein sollte, der ein Weiser ist, wird er begreifen, das war das Ende. Das Tiefste des Christenglaubens. Er wird diese Wahrheit verstehen. 14 Khatunen wird er herrschen. Und dann werden die Schatten herrschen. Der parallele Text im Buch von Schumayel. Und die Qual wird ein Ende haben, der Nikte-Khatun. Keiner wird da vielleicht sein, das Wort einzulösen. Wir sollten vollgeladen haben und sollten eingeschnitten haben den Baum, eben diesen roten Baum. Der wird über das ganze Land sich ausbreiten. Käuflich wird das Ende kommen vom Wort des Nikte-Khatun. Es ist keine Not, eure Köpfe auszuliefern dem Arso-Obispo. Wenn er zu euch herunterkommt, könnt ihr gehen mit dem, was ihr habt, in die Wildnis. Aber wenn ihr euch ausliefern wollt, dann tut es. Aber folgt Christo. Es wird klar werden. Das wird dann das Ende von seiner Visita sein. Kommen wird dann die Kerze der zitternden Blume. Und dann wird eure Erkenntnis kommen. Dann wird sich die Klarheit des Himmels verbreiten. Davon wird dann die Sprache sein. Geschrieben wird stehen, es bald zu erwarten. Und das haben euch auch die Götter gesagt. Es wird das Eingehen der Götter in eure Herzen sein. Vielleicht wird es einen Weisen unter euch geben, der begreifen wird. Er wird in die Wildnis gehen, das Christenvolk zu führen. Wer wird das begreifen? Wahrhaftig, nach 14 Jahren seines Amtes, da wird ein Gott sein, um anzukommen als Sohn.